Textlich ziehen sich bei euch, wenn man sich das gesamte Album mal anschaut, die Augen so ein bisschen wie ein roter Faden durch. Also wir haben jetzt Angel Eye, wir haben aber auch Schau mir in die Augen, wir haben die Coverversion Du hast ihre Augen. Warum sagen die Augen für euch denn mehr als 1000 Worte? Das ist so. In den Augen der Menschen steht die Wahrheit. Es gibt Menschen, die kann man einfach, weißt du, steht jemand vor dir und du hast das Gefühl, du kannst durch diesen Menschen durchschauen, durch die Augen, du siehst alles, was in diesem Menschen in seinem Kopf drin vorgeht. Und es gibt Menschen, da kannst du es nicht. Das ist ja alles ein Phänomen, ne? Und die Augen, die geben so viel von einem Menschen preis. Entweder ist er total versteckt, wenn du nicht reinschauen kannst, oder ganz offen und du siehst alles sofort. Und deshalb, glaube ich, sind die Augen sehr, sehr wichtig, auch bei Songs und auch bei Gefühlen, wenn man sie äußern will. Und ich habe ja eben schon beim anderen Song gesagt, die Liebe passiert erst über die Augen. Und dann über den Körper. Du hast ihre Augen. Dazu sollten wir auch noch mal ein paar Worte verlieren, denn es ist eine Coverversion. Und eine wunderschöne. Ja, wir haben, Martin und ich haben ja die 80er mitgemacht und es war eine wunderschöne Zeit. Und auch in den 80ern gab es sehr, sehr schöne Schlager. Und wir haben ja bei unserem damaligen Album auch schon ein Lied gecovert von Ibo. Wir haben immer mal ein Lied aufgenommen auf unseren Alben, das uns persönlich immer so am Herzen lag, aus unserer Jugend heraus. Und du hast ihre Augen. War immer schon eins unserer Lieblingslieder. Also wenn wir Schlager gehört haben, waren ja viele im Auto unterwegs, haben wir auch oft dieses Lied gehört, kam aber nie auf den Gedanken, das mal zu covern. Jetzt, wo wir beide ein bisschen reifer sind, wo wir beide eine Ehe hinter uns haben, wo wir beide Kinder haben und das Lied uns nochmal angehört haben, war das so emotional. Wir haben beide wirklich, als wir das Lied eingesungen haben, haben wir Rotz und Wasser geweint. Also wir mussten irgendwie 30, 40, 50 Mal ansetzen, um das Lied überhaupt zu Ende zu singen, weil es uns berührt. Das ist unsere Geschichte, wir haben das erlebt und das ist für uns, war das sehr, sehr wichtig, eine Herzenssache, dass wir dieses Lied aufnehmen. Und ich denke natürlich, unserem Publikum wird es genauso gefallen. Denn heutzutage, wenn man so überlegt oder jetzt im Freundeskreis sich mal umschaut, also diese Ehen fürs Leben gibt es kaum. Also dementsprechend, ja, wenn sich auch viele Väter oder Mütter oder auch Kinder in dem Song wiederfinden. Ja.